Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. So, Paul continues in verse 11. Paulus fährt weiter in Vers 11. In this new creation life, I like the phrase new creation life. In diesem Leben als neue Schöpfung. Ich liebe den Ausdruck Leben als neue Schöpfung. Because for me, I don't know if the same for you, but for me. Denn für mich, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Many years I lived my old creation life with a little makeup on to look better on Sundays. Aber ich lebte viele Jahre lang mein Leben als alte Schöpfung mit ein bisschen Make-up, um sonntags besser auszusehen. I lived the old creation life always trying to be a new creation life. Ich lebte das Leben als alte Schöpfung und versuchte immer im Leben als neue Schöpfung zu leben. Because I believe that this is how Christian life is. Weil ich glaubte, dass das christliche Leben so ist. Constant struggle to get victory over sin. Ein ständiger Kampf, um den Sieg über die Sünde zu erlangen. So I love the phrase that we actually are a new creation life, or we have a new creation life. Ich liebe den Ausdruck, dass wir ein Leben als neue Schöpfung haben und sind. So look what he says. Schau, was sagt. In this new creation life, your nationality makes no difference. In diesem Leben als neue Schöpfung spielt deine Nationalität keine Rolle. So it doesn't matter if you're German, if you're Swiss, if you're Austrian like me, Brazilian, American, it does not matter. Es ist egal, ob du Deutscher, Schweizer, Österreicher wie ich, Brasilianer oder Amerikaner bist, es spielt keine Rolle. You know, isn't that strange how even among Christians we still insist on our nationality? Ist es nicht seltsam, dass wir selbst unter Christen immer noch auf unsere Nationalität bestehen? We are so hung up about this is my culture and it's the right culture. Wir sind so versessen darauf, dass dies unsere Kultur ist und dass sie die richtige Kultur ist. But listen, before God, your nationality makes no difference. Aber hör zu, vor Gott macht deine Nationalität keinen Unterschied. Nor your ethnicity. Auch nicht deine ethnische Zugehörigkeit. You know, there is no more race before God. We're all one. Es gibt keine Rasse vor Gott. Wir sind alle eins. We have to understand this. In Christ we've become one. Das müssen wir verstehen. Mit Christus sind wir eins geworden. Ooh, look at the next one. Schau dir das nächste an. Nor your education. Auch nicht deine Bildung. Oh my goodness, how proud we are that we have our Dr. Dill or our BA or our MA or how much we've learned. Oh mein Gott, wie stolz sind wir, dass wir unseren Doktortitel, unseren Bachelorabschluss oder unseren Masterabschluss haben und wie viel wir gelernt haben. How much we can brag because, hey, I've been specializing in this and I've been studying the other and I am clever here. Wie sehr wir angeben können, ich habe mich auf das eine Gebiet spezialisiert, ich habe das andere studiert, ich bin auf diesem Gebiet schlau. Paul says in a new creation life, your education is not anymore what makes a difference. Paulus sagt, im Leben als neue Schöpfung ist deine Erziehung nicht mehr das, was den Unterschied ausmacht. Nor your economic status. Auch nicht dein wirtschaftlicher Status. Ooh, Jesus spoke a lot about that. Jesus sprach viel darüber. James warned about that too. Auch davor hat Jakobus gewarnt. He said, don't put the guy with a better economic status on the front seat. Don't do that. Er sagte, dass man nicht den wirtschaftlich besser gestellten auf den vordersten Platz setzen sollten. Tut das nicht. He said, we're not supposed to do that. Das sollen wir nicht tun. Paul even here goes to that extent that he says they matter nothing. Paulus geht hier sogar so weit und sagt, sie sind unwichtig. But hang on a minute, Rainer. So does it mean I don't need to study anymore because my education means nothing? Aber Moment mal, Reinhard, heißt das, dass ich nicht mehr studieren muss, weil meine Ausbildung nichts bedeutet? Does it mean that I don't need to get a good job to have enough finances to live my life well because it matters nothing? Heißt das, ich muss mir keinen guten Job suchen, um genug Geld zu haben, damit ich gut leben kann, weil es unwichtig ist? No, you have to look at the whole context of what Paul is writing. Nein, du musst den gesamten Zusammenhang betrachten, den Paulus schreibt. Paul is writing that you don't allow to use these things so that they become a matter that you elevate yourself over the other because that becomes sinful. Paulus schreibt, dass du diese Dinge nicht benutzt darfst, um dich über die anderen zu erheben, weil das sonst zur Sünde wird. Because the one who has a low education status is just as much a new creation as the one who has a high one. Denn derjenige, der einen niedrigen Bildungsstatus hat, ist genauso eine neue Schöpfung wie derjenige, der einen hohen Status hat. And the context is you are all new creation. It doesn't matter which education you have, what background you come from, how clever you are, or what, how much money you have. Und der Zusammenhang ist, dass wir alle eine neue Schöpfung sind. Es spielt keine Rolle, welche Bildung du hast, woher du kommst, welchen Hintergrund oder wie viel Geld du hast. They matter nothing. Das spielt alles keine Rolle. But then he tells us who matters. Aber dann sagt uns, wer wichtig ist. For it is Christ that means everything as he lives in every one of us. See that? Denn es ist Christus, der alles ausmacht, da in jedem von uns lebt. So do you think Christ lives a little bit more in the guy who has a better nationality? Glaubst du, dass Christus ein bisschen mehr in demjenigen lebt, der eine bessere Nationalität hat? You think Christ lives a little bit more in the one who's got a better education? Glaubst du, dass Christus ein bisschen mehr in demjenigen lebt, der eine bessere Ausbildung hat? On the one who's got a greater economic status? In dem, der einen besseren finanziellen Status hat? No, Paul is making it very clear. None of this matters. What matters is Christ who lives in us. Nein, Paulus macht es sehr deutlich. Nichts davon ist wichtig. Was zählt, ist Christus, der in uns lebt. You know, it would do all of us very good. Es würde uns allen sehr gut tun. When we interact with our brothers and sisters who maybe don't have the status that we have in the eyes of the world. Wenn wir mit unseren Brüdern und Schwestern in Beziehung treten, die vielleicht nicht den Status haben, den wir in den Augen der Welt haben. That we remind ourselves that Christ lives in him just as much as he lives in me. Damit wir uns daran erinnern, dass Christus genauso in ihnen lebt, wie in uns lebt. It would be good always for those of us who have revelations and understanding of many truths of the Bible. Es wäre gut für diejenigen von uns, die Offenbarungen und Erkenntnisse über viele Wahrheiten der Bibel haben, to keep reminding ourselves that Christ just lives as much in those who have very little understanding and revelation. Sich immer wieder daran zu erinnern, dass Christus genauso in denen lebt, die nur sehr wenig Erkenntnis und Offenbarungen haben. Think about this. Denk mal darüber nach. So Christ lives in all of us. Christus lebt also in jedem von uns. That's why we always have to honor every single member of the body of Christ, every brother and sister. Deshalb müssen wir immer jedes einzelne Mitglied des Leibes Christi, jeden Bruder und jede Schwester ehren. We have to stop bragging on our own achievements. Wir müssen aufhören, mit unseren eigenen Leistungen und Errungenschaft anzugeben. And keep bragging much more about Christ in us. Und viel mehr über Christus in uns prahlen. And Christ in my brother and sister. Und Christus in meinem Bruder und meiner Schwester prahlen. See you guys tomorrow. Bis morgen.